Dropkick Drama 187, herzlich willkommen zurück. Man hört schon, die Mikroqualität hat sich extremst wieder verschlechtert. Das liegt jetzt nicht daran, dass das alte Mikro schon von mir zerstört wurde. Einfach, dass das sich nicht so ganz kompatibel mit dem Telefon gezeigt hat. Allerdings, Telefon, man hört es schon, Thomas ist wieder da. Bonjour, Armbanduhr. Heute live aus dem Schrank. Ja, genau, live aus dem Schrank. Das Studiomikrofon musste im Schrank eingebaut werden und nun ist auch das andere Mikro im Schrank. Ich hoffe, man hört es nicht zu schlimm. Es ist nicht meine Schuld, dass wir nicht mit dem neuen Mikro aufnehmen. Nee, es zeigte sich nicht so ganz kompatibel. Es gab schöne, nicht geringe Störgeräusche, als ich das Mikro gerade das Telefon zum Mikro legen wollte. Das werden wir bis nächste Woche auf jeden Fall nochmal ein bisschen verändern, damit das auch vernünftig dann wieder klingt. Das ist ja jetzt eine Zumaßung für die Ohren aller Leute hier. Sprechprobe. Ja, das Wichtigste hast du auch noch vergessen, ne? Das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? Ich weiß nicht mal, was das Wichtigste ist. Thomas, was ist das Wichtigste? Du bist wieder da? Wie ist die Nummer von der Dropkick-Drama-Ausgabe? Die Nummer? Ja. 187. Ich glaube, das hatte ich zum Anfang hin mal gesagt. Ja, darauf komme ich jetzt. Was ist die Quersumme? Ach, ey, nein. 16. Siehst du, das muss ja wie bei einer Storyline auch mit vernünftigen 16. Ich kann hier nicht gleich mit der Quersumme rausdrücken. Es ist die 16. Ja, siehst du. Ja. Es tut mir übrigens an der Stelle gerade ein wenig leid, wenn das Mikrofon ein bisschen leiser ist jetzt, als das sonst gewohnt ist, weil das jetzt alles unter den Einstellungen des Studiomikrofons läuft. Ich sehe das gerade, dass es ein bisschen leiser ist, aber ich denke, verstehen sollte man es schon auch können. Sprechprobe. Genau. So, Thomas ist jetzt auch angekommen. Und was mich doch an der Stelle mal interessieren würde, da ich ja nun mehrere Podcasts alleine in der Woche aufnehme. Aber wir werden ja diese Woche wohl den Royal Rumble tippen müssen, wenn ich das richtig sehe, ne? Das ist diese Woche noch nicht möglich. Ich denke, das werden wir jetzt noch nicht machen. Aber ist denn ja nicht schon nächste Woche Sonntag? Ja, nächste Woche Sonntag. Das heißt, wir werden den nächste Woche. Dann müssen wir wohl diese Woche tippen, oder? Nee, dann müssten wir dann nächste Woche tippen. Ja, ansonsten schickst du mir einfach deine Tipps, dann kann ich das vorlesen. Wir müssen uns zumindest mal auf den Modus des Tipps einigen. Denn ich bin mir da ja nicht ganz sicher. Gibt es dieses Jahr beim Royal Rumble überhaupt auch ein Royal Rumble Match? Selbstverständlich. So, ich weiß das nicht. Ja, selbstverständlich gibt es ein Royal Rumble-Match. Was mich nur an dieser Stelle interessieren würde, deinerseits, weil ich ja jetzt mehrere Wochen lang immer wieder alleine Podcasts aufgenommen habe und da diese ganzen Weekly-Sendungen ja durchbesprochen habe, beziehungsweise Raw und SmackDown, die anderen Spaß tue ich mir nicht an. Vor zwei Wochen hat CM Punk... Also Main Event ist ja vor, Sendung. Ja, vor zwei Wochen hat CM Punk erneut eine Pipebomb gelegt gegen The Rock, gegen das WWE Universe. Was hast du dazu zu sagen? Nimm mal kurz Stellungsnahme. CM Punks zweite Pipebomb. Also ich fand, das fand ich ganz interessant, weil auch auf Wrestling Observer wurde diese Promo sehr unterschiedlich bewertet. Ich fand sie am Anfang sehr gut. Dann dachte ich, das wird jetzt aber doch ein bisschen sehr lang. Also das war schon sehr, sehr lang. Ich fand den Teil von CM Punk hervorragend. Ich fand den Teil von The Rock zwar unterhaltsam, aber irgendwie nicht so gut wie den Teil von Punk und auch wie Punk dazwischen geht. Ja, ich hatte das schon mal gesagt. Man hat es an der Stelle besonders stark gemerkt, dass hier im Punk am Mikrofon einfach eine ganz besondere Klasse ist und The Rock, der unterhält am Mikrofon und der hält einen auch bei. Wenn der spricht, dann hört man zu, aber The Rock ist doch sehr gleich immer gestrickt und das merkte man an der Stelle auch sehr stark. Ja, beim Wrestling Observer haben sie das, finde ich, ganz gut beschrieben. Da haben sie so ein bisschen gesagt, dass CM Punk quasi ein aktuelles Promo gehalten hat und The Rock halt viel seine Sachen aus den 90er Jahren. Also eigentlich hat er so ein bisschen 90er Jahre Promo gehalten und man hat so ein bisschen gemerkt, dass das nicht ganz sozusagen ganz dieselbe Welt ist, dass die teilweise mehr so ein bisschen aneinander vorbeisprechen als gegeneinander. Ja, das ist richtig. Also The Rock hält praktisch immer das gleiche Promo. In leichter Abwandlung, kann man sagen. Ich denke, das beschreibt es ganz gut. Ja, das kann man, ja, im Wesentlichen schon. Aber das ist auch noch nicht mal so schlimm, finde ich. Also es gibt Hulk Hogan oder Ric Flair, die haben eigentlich auch immer ziemlich ähnliche Arten. Ja, ich meine, wenn man das gut kann, dann kann man das ja auch immer wieder bringen. Das ist ja, also, ich meine, The Rock ist ja auch ein guter Sprecher, da kann man nicht dran zweifeln. Der kann das immer wieder bringen. Der ist dann vielleicht nicht der Allerbeste in Sachen Promos, wenn er immer wieder das, in Anführungszeichen, selbe bzw. gleiche bringt, aber er ist natürlich schon wirklich sehr, sehr gut. Also was mir auch aufgefallen ist, also CM Punk ist, glaube ich, im Moment in der besten Form seines Lebens. Ja, definitiv. Im ganzen Auftreten. Und was mir aufgefallen ist, dass Paul Heyman nochmal eine richtig starke Verbesserung für ihn ist. Selbst wenn Paul Heyman nur im Hintergrund steht und die richtigen Gesichtsausdrücke. Ja, das strahlt diesen Heel-Charakter einfach nochmal um einiges besser mit aus, ist richtig. Genau, also das fällt mir auch auf. Und deshalb, deshalb hatte ich vorhin auch nach dem Rumble-Match gefragt. Das war so ein bisschen ironisch gemeint. Ich habe den Eindruck, dass dieses Match zwischen Rock und Punk beim Royal Rumble fast aufgebaut wird, als wenn das ein WrestleMania-Main-Event wäre. Ja, das ist auch so. Und, aber das ist auch sehr gut so. Man hat aber den Eindruck, das ist auch das absolute Hauptmatch beim Royal Rumble und der Rumble selber, der taucht irgendwie gar nicht so richtig auf. Das ist richtig. Hat man den Eindruck, das ist richtig. Diesmal ist der eigentliche Rumble ist diesmal eher so ein bisschen so ein Nebenmatch. Das ist richtig, aber ich denke, das ist gar nicht so schlimm, weil der Rumble, spätestens wenn man dann so weit ist, dass der Rumble als Match ansteht, dann beim Pay-Per-View direkt, merkt man ja wieder, das ist was Großes. Das ist ja jedes Jahr so. Ich denke, das ist klar, das braucht nicht groß umworben werden. Und finde aber früher, also die hätten ganz einfach so ein paar Sachen hätten sie ja machen können, ne? Also die hatten früher immer dieses schöne Video vom Royal Rumble mit diesen ganzen Zahlen, wo, weiß ich nicht, Kane hat die meisten rausgeschmissen. Ja, ja. Und der hat am Ja, das haben sie interessanterweise bisher noch nicht gebracht, ja. Das Video hätten sie ja nochmal aktualisieren können, da hätten sie ja dann nochmal, Alberto Del Rio hat im allergrößten Rumble mit den 40 Leuten gewonnen, dann hätte man auch Alberto Del Rio als neuen Champion nochmal ein bisschen pushen. Ja, das Interessante ist allerdings auch, dass man... Das hätte nichts gekostet und das hätten sie ja machen können. Ja, das Interessante ist allerdings auch, dass man bisher wirklich kaum irgendwelche Royal Rumble-Werbespots gesehen hat, muss man sagen. Nee, also eigentlich gar nicht. Auch nicht so eine Matchcard von wegen hier diesel Match beim Royal Rumble. Ich habe keinen einzigen gesehen, glaube ich. Nee, ich auch nicht. Ich habe mal einen gesehen, aber der war auch wirklich nur auf Punk und Rock ausgerichtet. Ja, das ist interessant. Also das Match, das wird auf jeden Fall sehr, sehr groß und ich denke auch, das wird man dann in den Main-Event packen vor dem Rumble, da bin ich mir relativ sicher. Das hat man ja, ich glaube, das war 2006, 2007, als der Rumble so ein bisschen auf historisch gemacht wurde, so auf Gladiatoren und so weiter. Da hat man das ja auch wirklich so gemacht, dass der Rumble schon relativ früh kam, ich glaube nach einer Stunde schon, und dass sowohl das World Heavyweight Championship als auch das WWE Championship Match nach dem Rumble kam. Das war damals nicht so gut, zumal es keine großartig großen Matches waren, wie das jetzt bei Punk Rock der Fall ist. Aber ich denke, dieses Jahr würde ich sogar meinen, dass das ganz clever wäre, das in den Main Events packen und den Rumble vorher. Also vom Match her würde ich dir zustimmen. Ich weiß nicht, wie das von der Logistik ist, weil beim Royal Rumble ist natürlich manchmal das die Zeit ein bisschen schwieriger zu planen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie dann sagen, nee, wir machen das lieber als Main-Event, dann wissen wir, dass das zeitlich alles irgendwie steuerbar ist. Das könnte sein, ich denke aber, dass man es trotzdem so machen wird und ich denke auch, dass beim Royal Rumble jetzt, also ich weiß, es gibt noch ein Tag-Team-Championship-Match, das wurde vor ein, zwei Wochen mal gesagt, schnell, allerdings auch nicht nochmal wieder. Es gibt Tag-Team-Championship-Match. Ich habe nochmal auf die Preview-Seite vom Royal Rumble geguckt, weil ich ja dachte, dass wir heute tippen und ich habe gesehen, dass es da schon bisher, glaube ich, vier Matches, drei Championship-Matches, nämlich Punk Rock, dann Alberto Del Rio gegen Big Show und Team Hell No gegen Rhodes Scholar. Ja, ich glaube, diesen Championship-Match stand nicht drauf, obwohl ich vermute, dass es da auch irgendwas gibt. Ja, also die Matches weiß ich auch und ich denke auch, mehr kommt da nicht mehr zu und man wird vor allem auch zusehen, dass diese Matches schnell durchkommen und man wird sich dann wirklich einen ordentlichen Zeitblock lassen für sowohl den Rumble, das natürlich auch, als für Rock und Punk. Und ich denke, da wird auch die Kalkulation so liegen, dass man wirklich einen großen Zeitblock lässt und dann sagt man sich, okay, wir haben jetzt noch so und so viel Zeit, Punk, Rock können jetzt so viel füllen, wie sie wollen, da werden sie mit auskommen und dann werden wir halt am Ende gucken, ob der Pay-Per-View dann halt 2 Stunden 40 oder wirklich 2 Stunden 50, 60 geht. Also dann 3 Stunden. 60 wird eng, ne? Also 3 Stunden, das hat ja dann mit dieser Satellitenzeit zu tun. Ja, ich weiß wohl, man kann... Passiert, ne? Die WWE hat 3 Stunden inne. Man sollte jetzt natürlich nicht unbedingt bis auf den Punkt genau bringen, aber es gab schon Pay-Per-Views, die wirklich bis kurz davor gingen. Es war ja mal, das kennst du, ne? Die WCW-Geschichte. Wo mit einem Match aufgehört ist. Und ich glaube, das Match wurde dann in den nächsten Weekly nochmal gebracht, oder? Nee, ich glaube, nochmal gezeigt, also, weil die Kameras... Das war nicht irgendein Match. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, war das damals bei WCW. In der Schlussphase, als es alles bergab mit WCW ging, das große Match Hulk Hogan gegen Sting. Ja. Und dann mitten in dem Match im Pay-Per-View quasi der Main-Event hat die Übertragung aufgehört. Dann haben sie allen, die den Pay-Per-View gekauft haben, erstens das Geld, glaube ich, zurückzahlen müssen. Ja. Und dann gab es eine Wiederholung des Matches. Also hat man nicht einfach das Match dann aufgezeichnet und dann die Aufzeichnung gemacht, sondern dann wurde einfach nochmal die Paarung gemacht. Ja. Dann war man die Nitro. Übrigens gibt es jetzt zu WCW auch Neuigkeiten. Okay. Da gibt es ja dieses tolle Buch von dem Brian Alvarez, ne? The Death of WCW. Okay. Und das hat er zusammen mit diesem A.D. Reynolds geschrieben und die beiden planen jetzt eine Neuausgabe des Buches, weil bei der Erstausgabe relativ viel außen vor gelassen worden ist. Soll es in 2014, also 2013 wollen die daran schreiben und 2014 soll es eine Neuausgabe geben und dann wohl auch für Kindle und als Hardcover-Buch. Also da bin ich mal gespannt, vielleicht kommt es mir das sogar nochmal. Ja, für Kindle gibt es ja generell jetzt alles, was in englischer Literatur erscheint. Ich glaube, das kann man fast pauschal sagen. Ja, das meinst du, nicht alles. Aber ja, die Amerikaner sind da recht offen mit. In Deutschland kann man das ja leider noch nicht sagen. Dann können wir auch noch gleich einen kurzen Literaturblock machen. Hast du denn schon das Buch gelesen? Lass uns nochmal kurz zu The Rock erstmal dich fragen. Wie fandst du denn das Rock-Konzert? Ja, ich hatte das ja schon gesagt in einer früheren Rock-Drama, dass ich das wieder sehr gelungen fand. Also Rock ist ein Entertainer, das merkt man. Ich fand es sehr gelungen, wie man das gemacht hat, dass jetzt in der ersten Raw des neuen Jahres hat man sozusagen die Woche der Worte gebracht. Die beiden hatten ein langes Promo und nächste Woche hat man dann mehr drauf gesetzt, dass die sich ein bisschen gebrawlt haben und so. Da war dann mehr so die Woche der Action. Das fand ich sehr gelungen gemacht. Rock Concert war letztes Jahr schon unterhaltsam. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht der allerbeste Aufbau, aber es ist auf jeden Fall etwas, wofür die Zuschauer einschalten und das ist natürlich schon mal gut. Ich fand das ganz seltsam bei SmackDown, bei der aktuellen SmackDown-Ausgabe, da wurde die ganze Zeit auch mit für Rock-Concert-Werbung gemacht. Und da dachte ich schon, das ist ja komisch, dass sie in Raw und in SmackDown zweimal ein Rock-Concert bringen. Und was macht er denn jetzt bei SmackDown? Ja, das wird dann nochmal gezeigt, der Clip von Raw. Das ist gang und gäbe bei SmackDown durchaus. Ja, aber die haben die Werbung für SmackDown immer so zwischen diesen Werbeblöcken. Da haben sie das so dargestellt, als wenn das nicht eine Wiederholung und nicht irgendwie so ein Raw Rebound, das heißt ja sonst Raw Rebound bei denen wäre, sondern das war die ganze Zeit mit SmackDown-Logo und so und dann dachte man erst, da kommt nochmal, bis dann irgendwie die irgendwie in der Mitte gesagt haben, ey, jetzt würden wir das zeigen und dann wusste man schon, okay, ist doch die normale Wiederholung von Raw. Wo man sagen muss, in der SmackDown... Wobei man ja auch sagen muss, in der SmackDown nach der ersten Raw war Rock ja auch anwesend, wirklich. Und es sind auch noch 2-3 SmackDowns jetzt angekündigt für spätere Termine, in denen The Rock auch wahrhaftig noch dabei sein wird. Richtig vor Ort. Gerade deshalb denkt man, wenn man so eine Werbung sieht, naja, dann ist das wohl eine von den SmackDowns, wo er da ist. Und dann wird er wohl nochmal wieder zu irgendwas anderem singen. Oder das ist natürlich auch durchaus clever gemacht. Aber es ist gang und gäbe, dass bei SmackDown wirklich jetzt Raw-Segment in voller Länge gerne auch mal gezeigt werden. Ich kann mich dran erinnern, also ich habe diese Woche... Möglicherweise nicht gang und gäbe, dass die SmackDown-Sendung damit beworben wird. Ja, doch, bei größeren Promos kommt es vor, dass es wirklich die ganze Sendung doch beworben wird und dann vor dem eigentlichen, wirklichen Live-Main-Event noch gezeigt wird. Ich kann mich dran erinnern, diese Woche habe ich nämlich noch keinen SmackDown gesehen. Letzte Woche bei SmackDown gab es dann zum Beispiel auch... aus den Kellern der WWE ein uraltes Match, ich glaube mit Bruno Sammartino und noch irgendwem anderen. Das haben die dann auch wirklich 10 Minuten lang einfach so das Match gezeigt. Das wurde vorher auch nicht angekündigt, das kam dann einfach. Also auch sehr skurril. Das war aber Bruno Sammartino. Das habe ich nicht gesehen. Das ist, glaube ich, dieses In the Vault oder so, ne? Ja, genau, da. Mit dieser Tür wie im Geldspeicher von Dagobert Duck. Und dieser Tür da grafisch aufgeht und man dann dieses Match sich begucken kann. Naja. Also ich habe von dieser SmackDown, von dem Main Event ein bisschen was gesehen. Okay. Und ich will mal als Kommentar nur zugeben, das war auch so eine SmackDown-Sendung, wo ich den Eindruck habe, die muss man auch nicht unbedingt jetzt ganz sehen. Ja, ich werde die auf jeden Fall noch angucken. Wenn man da die Ausschnitte sieht. Das war so eine typische SmackDown, wo am Anfang irgendwie der Rio und Sheamus und Big Show und wer war der Ziggler im Ring waren und dann kam natürlich Main Event Tag Team. Mhm, ja, das so ist ja. Dieses klassische Smackdown-Schema haben sie da mal wieder ausgegraben. Nur, dass Theodore Long wahrscheinlich nicht mehr da war. Obwohl, nee, das hat dann Booker T gemacht. Ja. Aber was interessant war, dann war aber bei diesem Tag Team, das waren dann Alberto Del Rio und Sheamus zusammen gegen Ziggler und Big Show. Mhm. Da gab es so ein paar Segmente, wo Del Rio und Ziggler gegeneinander im Ring waren. Und da habe ich gedacht, oh, die beiden passen aber richtig gut zusammen. Das wäre mal gut, wenn sie zwischen den beiden mal so eine richtige Fehde mit mehreren Pay-Per-View-Matches machen würden. Okay. Der Rio sah sehr Babyface-like aus. Der hatte irgendwie ja, das so ist er jetzt ja auch. Eine helle neue, so weiter. Ja, der Rio ist ja jetzt auch absolut Babyface. Das ist ja. Ja, der Face-Turn, der war ja ganz schlecht gemacht, aber jetzt kriegen sie es scheinbar dann doch noch in den Griff. Die geben alles, um da Ski-Pops zu bekommen, aber es klappt ja auch. Also, das muss man auch zugeben. Weißt du, was mit Rey Mysterio los ist? Weil offensichtlich, haben sie beim Wrestling Observer berichtet, gibt es ja jetzt wohl die Pläne, dass der Rio auch wirklich der neue Latino-Star werden soll. Also ja. Auch nicht Mystico. Mhm. Und Rey Mysterio ist ja kaum noch da. Ich habe irgendwas gehört von eventuell Suspendierung wieder auf irgendwie Drogentests durchgefallen. Dann habe ich jetzt aber auch heute gelesen, dass der in Los Angeles bei einer Hausshow wieder irgendwie mitgekämpft hätte. Okay. Weißt du da irgendwas? Nee, ich weiß es nicht, aber ich muss auch zugeben, Rey Mysterio ist einer derer, die ich nicht wirklich vermisse, wenn sie mal längere Zeit weg sind. Und dann habe ich noch irgendwas gehört, vielleicht weißt du da mehr, dass Orton demnächst auch wieder eine längere Zeit weg ist. Und da hieß es dann auch schon wieder in den ganzen Foren irgendwie, oh, ist er auch schon wieder durch irgendeinen Drogentest durchgefallen. Das wäre ja dann schon das dritte Mal. Also ich habe da nichts weiter zu gehört. Ich habe da nichts weiter zu gehört, weil ich ja jetzt auch kein Observer-Hörer bin und dementsprechend auch nicht alles so an News großartig mitbekomme. Aber ich kann mir durchaus vorstellen... ich kann mir durchaus vorstellen, dass Orton wieder irgendwas gemacht hat, weil wenn man jetzt zuletzt die Sendung auch geguckt hat, dann bemerkt man doch, dass Orton da auch des Öfteren mal verloren hat und ja, da kann durchaus was sein. So, weißt du denn was zum Status von Eve? Ja, die ist auf jeden Fall weg. Die möchte jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, mehr Zeit mit Familie verbringen, Freund, blabliblub, und die ist dann wohl erstmal weg. Der Mann, oder ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind, das ist ja einer von den bekannten Gracies aus dem MMA, und der hat wohl auch so ein MMA-Studio, und sie trainiert ja auch MMA, und soll da wohl dann auch im Rahmen dieses Studios da irgendwie so eine Werbefigur quasi werden. Deshalb hat sie da wohl gekündigt. Okay. Und dann habe ich noch gehört, Tyson Kidd sei schwer verletzt und wird irgendwie ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr ausfallen. Ja, das ist richtig. Das ist jetzt ein Verlust zumindest für die Hausshow, sondern ansonsten hat man ihn ja leider eh nicht gesehen. Weil ich jetzt natürlich diese ganzen C-Shows auch nicht verfolge. Ja, Promo von Punk erwähnt worden ist. Ja, das ist richtig. Aber zu sehen war er ja trotzdem nicht. Auf NXT habe ich ihn neulich gesehen. Ja, das gucke ich nicht. Da war er im Tag-Team. Das NXT kann man ja in voller Länge sehen. Und da war er im Tag-Team zusammen mit Justin Gabriel. Und da haben die beiden bei NXT sogar gegen Road Scholar gewonnen. Und das war ein sehr, sehr gutes Match. Mhm. Also von daher hätte ich mir gehofft, dass Tyson Kidd und Justin Dingens da, jetzt habe ich den Namen schon wieder gerade Justin Gabriel? Na, der Südafrikaner. Ja, Justin Gabriel. Genau, ich war gerade bei Justin Credible, aber der kann ja nicht mehr. Der hat ja, glaube ich, aufgehört zu kämpfen. Also die hätten auch gut in die Tag-Team-Szene gepasst. Ja, das mag wohl stimmen. Jetzt muss er allerdings auch zugeben, dass NXT... Das ist ein bisschen schade, aber... Dass bei NXT auch Sachen passieren, die von den Hauptshows ziemlich unbeachtet ablaufen. Hast du denn NXT kenne ich jetzt am besten. Das kann man auch gut gucken, weil das ja auch nicht so lang ist. Ich habe mitbekommen, dass Big E Langston da jetzt der Champion ist. Allerdings gucke ich mir die Sendung nicht an, nein. Interessanterweise war ja der erste Champion der Seth Rollins. Ja. Der hat ja den Titel gewonnen und war absolutes Babyface in den NXT-Sendungen. Und dann kam er jetzt, weiß ich nicht, vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen, nachdem die ganze Shield-Storyline war, kam er mit seinen Kollegen als Shield, also als Heel quasi zurück in die Sendung. Und hat dann als Heel gegen Big E Langston Titelkampf gehabt, aber Big E Langston ist in NXT Babyface. Mhm. Und hat auch als Babyface diesen Titel gewonnen und ist da schwer bejubelt worden und hat dieses schöne Fünfer-Gimmick. Kennst du das? Nein. Das Fünfer-Gimmick, das kenne ich noch von früher, ist, wenn der Ringrichter einfach bis 3 zählt, ja. Dann steht er auf und aber alle im Publikum halten dann so ihre Hand mit den 5 Fingern hoch und da schreien dann auch teilweise 5, 5, 5. Das heißt eigentlich, er braucht, um wirklich dominant zu sein, den 5-Count. Und dann macht er üblicherweise, nachdem das Match nochmal zu Ende ist, zeigt er seinen Finisher nochmal und zeigt dann ein Cover, wo er selber bis 5 zählt. Und das macht er dann teilweise 2, 3 Mal. Und das Publikum ist da ziemlich begeistert von, obwohl das ja eigentlich eine ziemlich fiese Geschichte ist. Mhm. Ja, wie gesagt, NXT, die Verläufe da sind ziemlich abseits der Hauptshows. Da wird nicht viel Rücksicht drauf genommen. Und ich guck's auch nicht, weil man muss es auch nicht übertreiben mit dem Gucken. Also ich, wenn ich mit Raw und SmackDown durch bin in der Woche, dann habe ich definitiv genug Wrestling. Ja, ich finde es interessant, weil man da quasi die sieht, die dann ja auch neu kommen. Ja, schon richtig. Und das finde ich nicht schlecht. Und da gab es jetzt in der letzten Ausgabe zum Beispiel ein Match von Pac. Das ist so ein bekannter Engländer, der so sehr bekannt ist für seine High-Flying-Moves. Der heißt da jetzt Adrian Neville, glaube ich. Und da konnte ich mir vorstellen, also das Match, was er hatte gegen Japaner, das war jetzt nicht so viel High-Flying. Der scheint ihm wohl so ein bisschen das High-Flying austräumen zu wollen, dass er ein bisschen mehr so Basis-Kampfart wie bei WWE üblich ist. Ja. Aber der macht einen ganz guten Eindruck. Ich glaube, der hat eine Chance, sich durchzusetzen. Da hat der William Regal im Kommentar interessanterweise gesagt, Rey Mysterio hätte gesagt, dass dieser Pack einige High-Flying-Moves hat, auf die er selber neidisch wäre. Also da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Aber der wäre zum Beispiel für so ein Money-in-the-Bank-Match der ideal. Ganz, ganz, ganz guter Kämpfer. Mhm. Ja, das ist... Auf den News noch eine weitere Frage. Ja. Wir haben ja gerade über diesen Five-Count von diesem Big E gesprochen. Dieses Gimmick hatte ja früher King Kong Bundy auch. Kommt der in die Hall of Fame? Gab es da irgendwelche Ankündigungen? Es gab die Gerüchte. Interessanterweise war der First Inductee, der in Raw präsentiert wurde, dann doch Mick Foley, wobei ich davon ausgegangen wurde, war, dass dann doch King Kong Bundy da angekündigt wird, aber... Die Gerüchte gab's und ich habe noch nichts gelesen, was das Ganze jetzt dementiert hätte. Dementsprechend gehe ich da noch von aus. Hast du irgendwelche Tipps, wer sonst noch in New York Hall of Fame werden kann? Ja, man plant wohl als Headliner wirklich komplett die Generation X mit einigen Leuten einzuführen. Außer Scheine hat man da alle wichtigen Leute mit dabei. Gut, die waren ja, glaube ich, bei der letzten Reunion. Diese Road Dogg und Billy Gunn, die sind ja sowieso bei WWE. Die sind ja teilweise bei den, wenn ich das richtig gehört habe, bei den House-Shows wohl als Tag-Team, als Ersatz für, wer war das? Ich glaube für Rey Mysterio und Sin Cara aufgetreten, ne? Okay. Also die haben sie ja in der Firma und dann Shawn Michaels hat da sicherlich kein Problem mit. Dann haben sie Triple H und Shawn Waltman und Kevin Nash. Die waren ja, glaube ich, bei der Reunion auch dabei. Dann haben sie ja eigentlich alle, ne? Genau, das Package wird man bringen. Scheine außen vorgelassen und vielleicht einige eher unwichtigere Mitglieder, die über die Jahre hin wieder mal da drin waren. Ja, und das war möchte... Ich kann dir jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe ja diese DVD hier stehen, da... Ich glaube, sonst waren da gar keine, ne? Ich meine, es müssten noch 1 oder 2 Leute gewesen sein, die kurz drin mal wieder raus waren. Dann, aber kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen, das war einfach nicht meine Zeit. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht so unübersichtlich wie zur späten Zeit von der NWO, wo irgendwie mehr Leute in der NWO als außerhalb waren. Nee. Naja, auf jeden Fall die Ex als Headliner könnte man sich wohl gut vorstellen. Und hast du sonst noch irgendwelche Tipps? Also man hört ja, dass WWE versucht ja schon seit Jahren und jetzt wohl auch wieder über Triple H Bruno Sammartino zu kriegen, was natürlich für New York gut wäre, aber er will ja wohl nicht. Nee, mehr wäre mir auch noch nicht bekannt. Ich wüsste auch nicht. Der Brooklyn Brawler. Das könnte sogar sein. Man hat den ja jetzt zuletzt auch nochmal im Fernsehen wieder rumgebracht. Also. Ich hoffe nicht. Also das wäre genauso schlimm wie Coco Beware. Aber ich denke, die, ja, doch, Brooklyn Brawler, da würde ich durchaus eine Chance hinsetzen, jetzt wo der da nochmal im Fernsehen zu sehen war. Ich hoffe nicht. Also das wäre nicht gut für die Hall of Fame, wenn solche Pappnasen da reinkommen. Ne, das ist richtig. Also die Ex-Star würden so schon ein gutes Schiff mitfahren. Mick Foley hat das natürlich auch auf jeden Fall verdient. Finde ich auch gut und der kann ja auch sprechen, also das könnte dann ganz interessant werden. WWE kommen war so ein Video von ihm, so ein Highlight-Video, das wird glaube ich super und ich hoffe, dass er dann auch eine einigermaßen lange Ansprache halten darf. Er ist ja nun ein guter Redner. Ja, das ist ja jetzt zuletzt immer so eine Sache gewesen. Ich hoffe, man macht das einfach wieder so, dass man dann den einfach so viel Zeit lässt wie irgendwie möglich und das dann halt einfach schneidet. Ich meine, es läuft ja eh nicht live, man muss es ja eh schneiden, das ist dann ja eigentlich kein Problem. War ja noch die Geschichte da mit Miss und Ric Flair. Ja. Was sagst du denn dazu? The Miss kriegt jetzt den Figure 4 von Ric Flair quasi offiziell übergeben. Ist das richtig? Ja, ich weiß nicht. Ich fand das ehrlich gesagt nicht. Zu The Miss? Ich fand das generell schon mal nicht so wundervoll, dass Ric Flair jetzt wieder da sein musste und so weiter. Ja, ich weiß nicht, eigentlich würde es ja besser passen, jetzt den Dolph Ziggler da als Schützling von Ric Flair hinzustellen und dem den Figure 4 zu geben. Rein in die Richtung, als dass Ziggler auch ja hin und wieder mal mit Ric Flair verglichen wird und so weiter. Ich weiß nicht, The Miz. Ich finde The Miz nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Und auch sehr unterhaltsam und der ist am Mikrofon vor allem auch sehr gut, aber ob das jetzt der richtige Mensch dafür ist, ich weiß es nicht. Ich finde das falsch. Also das ist jetzt es wirkte alles ein wenig gekünstelt und es wirkte auch genauso gekünstelt und finde ich auch unschön, dass Ric Flair jetzt wieder da sein musste. Das merkte man auch im Publikum, also. Der hatte schon mal mehr Reaktionen bekommen, der Flair. Also Ric Flair finde ich nicht schlecht, aber die Segmente könnten manchmal ein bisschen kürzer sein. Also so dieser Kurzeinsatz zum Beispiel da mit den Slammies da, was ich gesehen habe, das war ganz gut. Mhm. So kurz war das gar nicht, aber das fand ich ganz gut. Aber das, was ich da gesehen habe mit The Miz, das war irgendwie ein krampfhafter Versuch, The Miz jetzt zum Babyface zu machen. Ja, bei The Miz macht man das noch extremer als bei Alberto Del Rio. Bei Miz bringt man eh wirklich das billigste und einfachste Material, was man irgendwie sich erdenken könnte, um den als Face-Over zu bringen. Das funktioniert jetzt natürlich bei den Kindern sehr gut, aber wir können da jetzt natürlich nur so ein bisschen den Kopf rüscheln. Ich meine, ich mag The Miz wirklich gerne. Ich hab kein Problem mit den Menschen und ich finde den auch gut. Aber da könnte man sich doch ein bisschen mehr überlegen, um den over zu bringen. Ja, ich bin nicht so begeistert von dem. Nee, von dem jetzt overbringen und so bin ich auch nicht so begeistert. Das kann ich auch nicht ganz sagen. Auch The Miz finde ich, das ist ein schönes Tor. von The Miz als Babyface bin ich nicht begeistert. Ja, nee, ich auch nicht. Das auf gar keinen Fall. Ja, sonst noch irgendwas? Ja, dann habe ich noch, ich habe ja hier diesen, habe ich ja vorhin erwähnt, den Impact Report mir angeguckt. Ja. Da ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar war ja vor 3 oder 4 Wochen war ja Tommy Dreamer bei dieser tausendsten Ausgabe von Raw. Nee, das war nicht die tausendste. Das war, glaube ich, auch nicht bei den Slammies. Ich glaube, das war sogar noch eine Woche vorher. Aber das war erst vor, sag ich mal, jetzt noch nicht so lange her. Ja. Das war, glaube ich, vor 4 Wochen oder 3 Wochen oder ich weiß es nicht wann. Und, interessanterweise war Tommy Dreamer jetzt bei dieser Ausgabe von TNA Impact auch als Gast. Also innerhalb kürzester Zeit erst bei WWE und dann bei TNA. Das fand ich mal bemerkenswert. Und zwar gab es bei dieser Ausgabe von Impact die Hochzeit von Bully Ray und Brooke Hogan. Oh. und Hochzeiten im Wrestling sind ja mal super. Mhm. Und die sozusagen diejenigen, die Bully Ray da bei der Hochzeit begleitet haben, waren Spike Dudley, Tommy Dreamer und Taz. Okay. Und dann war am Ende da diese Hochzeit im Ring von TNA und dann ging es die ganze Zeit darum, Hulk Hogan, der ist da dagegen, gegen diese Hochzeit gewesen, ob er dann trotzdem da zur Hochzeit kommt und so lauter so ein albernes Zeug. Aber die Hochzeit selber war irgendwie ganz lustig. Mhm. Und dann war kurz davor, dass dann da diese ganzen Formeln aufgesagt werden. Und dann ergreift Taz das Mikrofon und fragt Bully Ray, willst du das denn wirklich machen? Bist du dir ganz sicher? Und dann gucken alle. alle Tätern und denken, was ist jetzt mit dem denn? Ist er verrückt geworden? Was will der denn jetzt? Und dann sagt der Tess, liegt das nur an mir oder ist es hier furchtbar heiß drin? Und dann zieht er sich das Anzugjackett aus und hat darunter so eine Weste und dreht sich um. Und dann sieht man hinten auf der Weste Aces and Aids. Und dann kommen diese Aces und Aids und prügeln da alle zusammen und schlagen da alle zusammen. Und so, das war wirklich das einzige Mal, wo dieses Aces und Aids-Ding wirklich überraschend und wirklich effektiv eingesetzt worden ist. Weil das CS da, der Kommentator, da irgendwas mit zu tun hat, da konnte man jetzt aus dem letzten Bild nicht drauf kommen. Und da hatte, das Lustigste war eigentlich, war halt in diesem Video dann, als CS die Jacke ausgezogen hat und man ihn vor der Kamera von vorne gesehen hat, da hat ja das Publikum, was hinter ihm war, schon hinten diesen Spruch gesehen. Und da hast du eine Frau gesehen, die hat den Mund so weit aufgerissen, die war wirklich erschrocken und schockiert. Das war sehr, sehr lustig. Also hat mir gut gefallen. Ja, ich habe ja jetzt zuletzt TNA eigentlich gar nicht verfolgt, dementsprechend habe ich jetzt auch nicht so viel Wissen zu dieser Gruppierung. Ich habe auf jeden Fall noch den TNA Genesis Pay-Per-View vorliegen, den habe ich noch nicht geguckt, den werde ich noch gucken. Und ich plane eigentlich auch... Der Event soll sehr, sehr gut sein. Der Rest nicht so dramatisch. Der hat im Wrestling Observer 4 Sterne bekommen und die anderen Matches hat Dave Meltzer so geschrieben, was davor war, dass er jetzt... Da war nichts besonders Schlechtes dabei, aber es war alles so maximal gut. Also naja, das hatte ich schon gehört. Aber nee, ich hatte auf jeden Fall soll sehr, sehr gut gewesen. Ich hatte auf jeden Fall vor, mich da wieder ein bisschen in TNA einzuarbeiten, da ich mich ja jetzt schon riesig auf den März auf TNA Lockdown vor 4000 Leuten im 80.000er Stadion freue. Das wird wunderbar, deshalb möchte ich mich da jetzt wieder ein bisschen einarbeiten, damit ich das dann auch alles schön verfolgen kann und berichten kann. Hast du denn diese Reduktion auf 4 Pay-Per-Views verfolgt? Selbstverständlich, das hatte ich ja auch schon berichtet und das finde ich auch sehr, sehr gut. Und dann gibt es ja noch diese 3 Stunden Sendungen, die dann im Fernsehen laufen sollen. Das ist eine gute Sache. Dementsprechend... Also die Pay-Per-Views, ja, aber was hältst du denn von diesen 3 Stunden Sendungen im Fernsehen am Freitag? Naja Gott, das sind jetzt nicht so extrem viele Sendungen, als dass das jetzt irgendwie kurz stören würde, wenn man da ein gutes Thema ist. Ich habe gelesen, also es sind viele Tournamente, viele Turniere auch drunter. Das ist natürlich schön, wenn man einen Gegner aufbaut für ein Match und ich denke, das könnte man ganz gut machen. Also ich meine, auf gewisse Abende freut man sich dann auch nicht, wenn das dann heißt, 3 Stunden dann nur Knockout-Kämpfe, also Kämpfe mit den Frauen, da könnte man dann schon sagen, ja, muss ich mir das jetzt unbedingt antun? Nee, da habe ich dann doch Besseres zu tun, als mir das 3 Stunden lang anzutun, aber generell finde ich das schon mal sehr gut vom Konzept her. Jetzt muss man natürlich noch gucken, wie das umgesetzt wird, aber das ist ja generell so. Also Dave Meltzer hat in diesem aktuellen Wrestling Observer schon über die ersten beiden Aufzeichnungen berichtet. Die haben ja 2 Shows jetzt schon aufgezeichnet. Okay. Beide am selben Tag. Einen um 1 Uhr mittags da in Orlando. Ja. Und einen dann irgendwie um 5 oder 6, weiß ich nicht, später dann. Mhm. Und da haben sie schon, bei dem um 1 Uhr mittags waren offensichtlich viele, die da in diesen Studios als Touristen unterwegs waren. Und die wollten eigentlich nicht 3 Stunden bleiben. Da mussten die schon so Ansagen machen, dass diejenigen, die bis zum Ende der Show bleiben, dann umsonst TNA-T-Shirts bekommen, damit die Leute nicht alle wieder wegrennen. Und Dave Meltzer hat jetzt natürlich auch schon sämtliche Ergebnisse quasi in dem Wrestling. Ja, die möchte ich an dieser Stelle noch nicht gespoilert bekommen. Veröffentlicht und das ist dann eine Frage. Und die andere Frage ist natürlich, wenn die jetzt schon eine Sendung aufgezeichnet haben, die sie im Mai ausstrahlen, wie passt das dann überhaupt zusammen? Wer ist dann im Mai, in der Woche davor bei Impact, wer ist dann überhaupt noch bei TNA, wer ist verletzt, wer ist dann Face und wer ist dann Heel? Also das ist ein bisschen, finde ich das ein bisschen schwierig. Ja, zumal die Wrestler und Charaktere sich ja auch verändern. Ich meine, Wrestler sieht in ein paar Monaten anders aus, der erhält in ein paar Monaten vielleicht auch ganz andere Zuschauerreaktionen. Das stört natürlich, wenn er in einer Woche bejubelt wird und in der anderen Woche dann auf einmal ausgebuht wird, weil das Material ein paar Monate alt ist und so. Das ist natürlich, ich will nicht nur sagen, das ist nicht nur schwierig, das ist eigentlich totaler Mist, muss man sagen. Das ist eigentlich fast unmöglich, das vernünftig zu präsentieren. Und ich meine, TNA ist jetzt nicht der größte Repräsentant in Sachen Präsentieren. Die machen Fehler über Fehler. Wenn es in der WWE wäre, würde ich noch sagen, okay, die schneiden das vielleicht so zusammen, dass es dann wieder halbwegs Sinn machen würde. Aber bei TNA, das könnte lustig und skurril werden. Normalerweise dürften sie ja bei solchen aufgezeichneten Pay-Per-Views erstens keinen einzigen Titelwechsel bringen und eigentlich dürften die Titelträger auch gar nicht mit ihren Titeln zum Ringen kommen. Weil ja. man ja nicht, das ist ja unwahrscheinlich, dass, wenn du es heute aufzeichnest, dass der im selben Mai dann noch der Titelinhaber ist. Mhm. Also das ist schon ein bisschen komisch. Aber was Dave Meltzer auch geschrieben hat, also es gab eine spezielle X-Division-Show, ja. wo auch zum Beispiel das allerletzte Match von Rob Van Dam und Jerry Lynn, Jerry Lynn, der tritt ja zurück, der hat ja auch zu kämpfen, weil sein Körper nicht mehr so mitmacht, gebracht haben. Und das soll eine sehr gute, von den Matches her soll das sehr gut gewesen sein. Und dann gab es noch so ein Joker Tag Team Turnier, wo quasi am Anfang Tag Teams zusammen gewählt wurden. Und dann waren das immer so Tag Teams, wo ein Face und ein Heel zusammen im Tag Team waren. Jetzt muss man natürlich noch sagen, wenn man diese Sendung so ein bisschen unabhängig von dem Story-Geschehen macht und da irgendwelche Turniere bringt, dann kann man das natürlich noch halbwegs so machen, dass es dann in den paar Monaten, wenn es dann ausgestrahlt wird, noch halbwegs Sinn macht. Ja, ich kann mir das wobei, auch, von den Matches kann ich mir das auch sehr gut wobei, machen. Wobei ich mich echt frage, warum bei... Die Show soll recht gute Matches gehabt haben. Ja, wobei ich mich frage, warum man das jetzt schon wirklich aufnimmt, weil ich meine, TNA ist ja praktisch immer in den Studios da in Orlando und da hat man ja eigentlich fast immer die Möglichkeit, das aufzuzeichnen. Warum man das jetzt schon macht, das ist die andere Frage. Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie Logistik. Also die vier Pay-Per-Views, die jetzt bleiben, sollen ja jetzt alle nicht mehr da in Orlando sein. Da soll ja wohl ja, das der letzte Pay-Per-View aus Orlando gewesen sein. Ja, das ist schon mal sehr positiv an der Stelle. Und dann kann man ja zumindest ein bisschen Reaktion auch wieder bekommen. Das ist ja vor allem für die größeren wichtigsten Pay-Per-Views auch durchaus wichtig, wenn da dann jetzt mal wirklich vernünftige Matches aufgebaut werden. Also ich bin wirklich sehr gespannt auf Lockdown aus dem Stadion. Das muss ich schon sagen. Also da freue ich mich schon wirklich drauf. Ja, da bin ich auch gespannt. Also das... Ich könnte mir vorstellen, dass gerade deswegen auch ein paar mehr Leute diesen Pay-Per-View kaufen würden, werden. Ja, Lockdown ist ja sowieso der erfolgreichste. Ja, ist richtig. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann nochmal ein paar mehr werden. Ja, und ich denke auch, der Royal Rumble wird diesen Monat wohl sehr gut verkauft werden. Also normalerweise vom Aufbau zwischen Rock und Punk, ja. Ich finde, man sollte noch ein bisschen stärker das Rumble-Match betonen. Ja, also man hat dann ja noch jetzt, ja, jetzt zwei Wochen Zeit. Man hat noch eine Woche Zeit und... Ja, da ist jetzt noch eine Raw und eine SmackDown, ne? Ja. War's. Also viel Zeit hat man da nicht mehr. Man kann sich Mühe geben. Man muss sich Mühe geben, würde ich sagen. Ja. Sollte man. Ist besser. Ja, das hast dazu. Du dir denn, was ich dir geschrieben habe, hast du dir denn mal ein paar Matches von dem New Japan Pay-Per-View angeguckt? Nee, habe ich noch nicht, du. Ich habe auch noch keinen ROH und alles geguckt. Nee, ROH muss auch nicht gucken, aber guck dir mal den New Japan. Ja, ich nehme mich interessiert nur dieser Ladder War. Guck dir mal den Main Event zwischen Tanahashi und Okada an. Es gab ja auch viele Gerüchte, dass die WWE, nicht Gerüchte, also es war bekannt, dass die WWE auch hinter beiden Wrestlern her ist, aber... Der Tanahashi ist, der ist Champion und der ist sehr zufrieden bei New Japan. Der will wohl gar nicht wechseln. Und der Okada, wo viele gedacht haben, naja, wenn der jetzt im Main Event den Titel nicht gewonnen hat, dann wird er wohl zur WWE wechseln. Aber der soll wohl jetzt auch bei New Japan verlängert haben, sodass er auch nicht zur WWE kommt. Was natürlich für New Japan super ist. Mhm. Aber das ist unglaublich. Das war wirklich eine 5-Stunden-Show. Ja. Und das ist ja alles japanischer Kommentar. Es gibt ja auch bei dem iPay-Per-View, wenn du das ganz normal über die englische Seite bestellst, keinen englischen Kommentar. Ist alles japanisch. Und man denkt ja 5 Stunden japanisch, irgendwann hat man da die Schnauze voll. Und das war gar nicht so. Also das, ja, das schreckt mich also ein bisschen ab. Also. Also viele sagen auch, das war der beste Pay-Per-View aller Zeiten, jetzt von den Matches her, von wenn man die ganze Card betrachtet. Muss sagen, die ersten 1,5 Stunden waren gut, aber nichts Herausragendes. Und danach kam ein Knaller nach dem anderen. Und das letzte Match, das war wirklich sensationell. Ja, ich bin nicht so der riesige Freund davon. Ich meine, wenn der japanische Kommentar noch da ist, dann kriege ich ja wirklich von den Storylines so nicht wirklich was mit. Von den Charakteren. Und der Punkt, das dachte ich auch erst, aber der Punkt ist, die Matches sind so gut, dass du wirklich durch das Match weißt, wer jetzt was und warum und so. Das kriegt man irgendwie mit durch das Match. Also da ist wirklich das Storytelling im Match. Ja, ich bin da noch nicht so ganz überzeugt von. Vielleicht werde ich da mal reingucken, wenn ich die Zeit dazu finde. So, dann möchte ich mich auch noch in TNA reinfinden. Das muss man von vorn, also vielleicht die ersten 1,5 Stunden kann man vielleicht überspringen, aber ab dann muss man es durchgucken. Und da bin ich auch überzeugt, wenn du dann anfängst zu gucken, da hörst du sowieso nicht mehr auf. Okay. Ja, ROH würde mich auch noch interessieren, Letter War und so weiter. Da möchte ich mich auf jeden Fall wieder ein bisschen TNA einfinden. Ich habe ja, wie gesagt, Genesis noch vorliegen. Das möchte ich dann auch bald mal gucken. Mal sehen, ob ich da heute Abend vielleicht noch irgendwann mal mit anfangen kann. Heute Abend kommt ja Wetten, Ja, das werde ich eh nicht gucken. Da komme ich nicht zu. wieso, du musst auf Wetten, das kommt. Nee, das nicht. Ist das nicht gesetzlich vorgeschrieben in Deutschland, dass wenn Wetten, das kommt, dass man gucken muss? Nee, nee, nee. Also das muss ich mir jetzt nun wirklich nicht. Ich dachte, da gibt es Gesetze. Gesetz ist, jeder darf machen, was er will. Ja, das, na gut, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen freigesagt. Ja, Hast du denn eigentlich schon mal Main Event geguckt? ich habe das einmal gesehen. Also ich meine, die Matches sind gut und so weiter, aber es ist wie gesagt wirklich so, die WWE liefert zu viel. Ich kann mir das nicht alles angucken, da werde ich verrückt bei. Ich gucke Aber gerne. Main Event bringt wahrscheinlich immer das Top oder häufig das beste Match der Woche, ne? Ja, Muss ich auch. das ist schon richtig, aber das Wenn ich ist das in einfach einem wirklich. Observer lese, 20-Minuten-Matches, die kriegst du ja häufig nicht mal beim Pay-Per-View geliefert. Ja, also Raw hat auch durchaus Matches bis 20 Minuten. So ist es nicht. Ah, selten, ne? Nee, also diese Woche gab es auch. Also es gibt jetzt eigentlich fast jede Woche ein Match, was so bis in 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten geht. Mit Pause dann natürlich. Das ist klar. Aber WWE liefert zu viel, wenn ich mir das alles angucken würde. Also eigentlich würde es mir reichen, wenn ich nur Raw gucke. Dann habe ich die Storyline und so weiter alles mit drin. Das ist gut, das sind 3 Stunden, das ist zwar viel, aber wenn das nur über eine Woche einmal 3 Stunden ist, dann würde es gehen. Und dann auch noch SmackDown und danach bin ich echt voll. Das muss dann nicht mehr sein. Ja, das kann ich nachvollziehen. Zumal du ja dann auch noch die Pay-Per-Views guckst. Ja, selbstverständlich. Darauf Ja, baut das und Ganze ja hin. naja, das musst du ja auch kalkulieren. Also einmal im Monat sind ja dann 3 Stunden Pay-Per-View. Ja, da baut das Ganze drauf hin. Das gucke ich mir natürlich an. Ich Hörst du werde eine Flasche? jetzt gerade mal was probieren. Ich habe mir gerade mal die neue Version der WWE-App runtergeladen. Wir wollten noch ganz kurz, sind wir mit dem Wrestling, sind wir eigentlich jetzt soweit fast auf dem aktuellen Stand und durch. Ne? Wir sollten noch mal kurz besprechen, wie werden wir denn in der nächsten Woche dann, falls du es schaffst, einen Termin zu finden, das hängt ja nicht von mir ab. Ja, tippen werden wir auf jeden Fall. Ob jetzt nur ich vor Mikro oder du auch mit dabei tippen, werden wir natürlich auf jeden Fall Ja, werden. die Frage ist, wie tippen wir das Royal Rumble Match? Ja, das kann ich dir. Warte kurz, Dann das kann ich tippen wir die dir. letzten Ja, fünf. warte, das kann ich dir direkt sagen. Das haben wir ja die letzten Jahre über immer so gehalten. Wir tippen die letzten 4 Leute, die im Ring sind. Dafür bekommt man bei richtigem Tipp jeweils einen Punkt. Und wenn man den Gewinner auch noch richtig tippt, bekommt man dafür 2 Punkte. Also die letzten vier oder die letzten fünf? Die letzten vier. Die letzten vier, dann ist in Ordnung. So haben wir das ja immer gehalten, die Wissen wir letzten. denn, kennen wir denn überhaupt schon die Teilnehmer, außer John Cena, weiß ich. Ja, wir kennen. Dolph Ziggler, weiß ich. Wer ist denn sonst noch? Seamus? Ja, wir kennen durchaus ein paar Teilnehmer. Das können wir dann natürlich auch noch alles DMD, wie nachlesen. findest du denn eigentlich 3MB? Ist ja unterhaltsam. Also, es ist natürlich ganz klar ein Comedy-Team, aber ich finde, das Weißt du, ist. dass die den Royal Rumble gewinnen? Nee, das ist so was angenehm Trashiges, was einfach im Kopf bleibt. Und da habe ich auch eigentlich nichts gegen. Da würde ich auch nicht sagen, das ist jetzt ganz schreckliches Peachy-Material. Das ist einfach trashig, aber unterhaltend. Und das finde ich auch gut. Also du meinst, die gewinnen den Royal Rumble nicht? Nein. Das wäre doch mal eine Sache, oder? Wenn man tippt, die letzten vier sind 3MB und John Cena und wie heißt denn der Inder? Jinder Mahal. Genau, der gewinnt. Das wäre doch mal die. Das wäre durchaus unterhaltsam, ja. Am besten alle drei am Ende im Ring und dann geben sie bekannt, okay, wir haben alle den Rumble gewonnen. Du sag mal, eine andere Sache noch, fällt mir gerade so ein. War nicht beim, wo war, wann war eigentlich das im letzten Jahr Money in the Bank? War das bei WrestleMania oder war das außerhalb von WrestleMania? Das war und bleibt wohl auch so als Pay-Per-View. Weißt du, welcher Monat das war? Mai, Juni, Juli, das war einer der Also wird es Sommermonate. dann mal Zeit für Dolph Ziggler mal seinen Koffer einzulösen. Ja, selbstverständlich. Also das ist Juni, Juli gewesen. Ja. Ja, okay. Das heißt, das muss er aber nicht vor WrestleMania machen. Nee, ich habe gerade mal geguckt. WrestleMania gibt es auch diesmal wieder kein Money in the Bank, oder? Nee, da würde ich nicht von ausgehen. Schade. Ich gucke gerade mal in der WWE-App, die es ja gibt, und man kann sich hier auch wahrhaftig die Videos angucken über die WWE-App. Das ist ganz interessant. Vielleicht kann man ja auch die Pay-Per-Views in der WWE-App kaufen. Da gehe ich zwar fast nicht von aus. Welche Videos kann man sich angucken? zu den Weeklies. Und das ist ja eine amerikanische. Ja, klar. Auf der Internetseite, ne? Das ist nicht ja eine Sendung. Nein, das ist ja eine amerikanische App. Dementsprechend überrascht mich das gerade ein bisschen. Vielleicht kann man da ja sogar die Sendung live gucken. Kann man denn die amerikanische App einfach so auf dem deutschen iPad installieren? Ja, das hat gerade funktioniert. Okay, die Pay-Per-Views kann man hier anscheinend nicht gucken. Da erscheint immer nur ein Error. Das wiederum ist schade. Wir sind übrigens auch wieder über Twitter erreichbar. Ich habe mir gerade vor der Sendung, weil ich noch 5 Minuten Zeit hatte, mal unseren Twitter-Account wieder eingerichtet. Unter dem Hashtag DropkickDrama sind wir da jetzt immer aktuell mit dabei. Ja, das ist nicht meine Welt. Da die WWE ja so extremst Twitter-gerichtet ist, müssen wir da natürlich voll mitmachen. Du wolltest noch mal einen Literatur- und Musikblock einbauen. Wir haben ja nur noch die letzten 10 Minuten. Ja, ich wollte gerne wissen, was du jetzt zuletzt gelesen hast. Hast du das Buch, was du von mir bekommen hast, schon gelesen? Was hast du zuletzt gelesen? Blabliblub. Also das Buch von dem Hans Rath habe ich gelesen. Das fand ich ganz gut, obwohl es am Ende ein bisschen, am Ende hat es ein bisschen nachgelassen. Dann wurde es doch ein bisschen zäh, bis man durchkam. Am Anfang war es sehr witzig, aber im Großen und Ganzen hat es mir ganz gut gefallen. Okay. Würde ich so bei, sag ich mal, so 3, 3,5 Sterne einsortieren. Und, überlegen. Danach habe ich einen Krimi gelesen. Okay. Und zwar von Hakan Nesser. Wie heißt das? Der Abend des Mordes. Ich hatte noch nie von Hakan Nesser was gelesen, habe aber immer gute positive. Hast du wirklich noch nie was von gelesen? Das ist ja schon fast. Ich habe noch nie was gelesen und dann hatte ich immer positive Sachen gehört und dann habe ich gesehen, okay, da gibt es ein neues Buch, das gibt es auch für ein Kindle. Und dann habe ich mal das mal auf den Kindle geladen. Sehr guter Autor. Schreibt wirklich gute Bücher. Kann man. Und da, ja, das war auch ein hervorragendes Buch, weil das war nicht so ein typisches Serienkiller mit literweise Blut, sondern das setzte mehr so auf Psychologie aus. Da ging es fast mehr darum, dass von dem Kommissar die Frau gestorben ist. Die ist aber eines natürlichen Todes gestorben, also es war kein Mordfall. Der ist so 50, habe ich den Eindruck, vom Alter her. Und der musste dann quasi da irgendwie mit dem Tod seiner Frau zurechtkommen, wurde dann von seinem Chef an einen alten Fall wieder rangesetzt, wo man nicht genau wusste, ist das jetzt hat das jetzt irgendeinen Sinn oder wollen sie nur testen, ob der da nach den Geschehnissen mit seiner Frau noch einsatzfähig ist und geben sie dem deshalb einen Fall, wo er nichts kaputt machen kann. Und das war sehr gut. Und dann wurde immer in Rückblenden auch, da ging es um so einen, in diesem Fall, da ging es unter anderem um so eine Frau, die ihren Mann, der die über Jahre missbraucht hat, angeblich umgebracht und zerhackt hat. Und das haben sie dann immer in Rückblenden auch so dargestellt. Und das war sehr, sehr gut. Also da ist eigentlich gar nicht so furchtbar viel passiert, ja. Aber unglaublich gut dargestellt, so von der Psychologie der Charaktere und Figuren, hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Buch. Okay. Kann ich nur empfehlen. Ich habe heute Vormittag durchgelesen, ein Jugendbuch habe ich mir mal so durch Zufall gekauft, weil ich da drauf gestoßen bin und dachte, okay, das sieht ganz gut aus, hast du momentan, kannst du das mal schnell lesen. Habe ich heute Vormittag dann auch durchgelesen, hat sich schnell lesen lassen, Survive, wenn der Schnee mein Herz berührt, das klingt jetzt ganz, ganz schrecklich nach so, dass du so Gefühlsmist und sowas, um das mal ganz mies auszudrücken, das war so, das handelte von der Hauptperson, die die in der Psychiatrie steckte und jetzt sich den Plan zurechtgelegt hat, okay, ich hau daraus ab, ich nehme Flug angeblich zu meiner Mutter, mit der ich mich ja nicht so gut vertrage, und in dem Flugzeug werde ich mich umbringen. Und das Ganze geht dann so weiter, dass das Flugzeug abstürzt und gerade sie, die Hauptcharakterin, das Ganze überlebt und sich dann halt in der Wildnis auf dem Berg wiederfindet, da im Schnee vergraben und da dann ihr Leben weiter bestreiten muss und merkt, dass sie doch nicht mehr so ganz zu dem Plan steht, ihr Leben doch beenden zu wollen und da so ein bisschen diesen Lebensmut wieder entdeckt. Das klingt ganz gut. Wie hieß der Autor oder die Autorin? Okay, das muss ich nochmal ganz kurz nachgucken. Alex Morrell ist auch der Debütroman. Ich hatte mir ein bisschen mehr drunter vorgestellt. Hat mir nicht gefallen. Ja, doch. Es hat. Das ganz interessant. Ja, es ist auch interessant. Es hat so leichte Längen, wo es so ein bisschen abweicht davon, so ein bisschen belehrend zu sein und einfach so ein bisschen in ich will nicht Trivialliteratur sagen, aber schon ein bisschen in rein Erzähl runterschreibt, so es abwandelt und naja, also das Ende gefiel mir dann wieder sehr gut und letztlich denke ich, würde ich dem Buch so 3,5 Sterne geben. Ah ja. Kann man gut bei lesen. Bei dem Nessa, dem würde ich, ich würde mal sagen, so 3,3,4 oder so geben. Ja. Und dann habe ich jetzt, das werde ich dann wohl noch heute Abend bzw. morgen anfangen, ein Buch von dem Spiegel-Autoren Dirk Kupjoveit, wenn man das oder wie auch immer man diesen Namen aussprechen mag. Ich weiß, den du meinst, ja. Ja, die Artikel habe ich immer schon gerne gelesen, muss man sagen. Und der Mann, der schreibt ja auch wahrhaftig Thriller und da bin ich auf was Neues gestoßen, was gestern rausgekommen ist, und zwar Angst. Habe ich noch nicht angefangen, ich habe mir jetzt auch gezielt noch keine großen Kritiken. Ja, der schreibt wahrhaftig Thriller und das ist auch nicht der erste, der hat wohl davor schon ein oder zwei geschrieben und ich hatte da eine Kritik auf Zeit.de in der Literaturabteilung entdeckt, da gucke ich immer ganz gerne mal, ich hatte mir die gezielt jetzt auch nicht durchgelesen, weil ich vorher nie so gerne schon so viel vom Buch weiß, aber auf jeden Fall, das kam ganz gut weg und da dachte ich mir, okay, ich mag den Autoren, ich mag auch die Artikel, die der im Spiegel immer schreibt und jetzt ein Thriller, das könnte interessant sein und deshalb habe ich mir das mal als nächstes vorgenommen. Hast du das auf dem Kindle oder als Papierbuch? Das habe ich auf dem Kindle. In Papierform hat das Ganze irgendwie Lieferzeiten von 4 bis 6 Tage zusätzlich und bla bla bla. Das Taschenbuch oder gebundener Buch? Das ist gebunden, wobei es nicht... Also so 14 bis 16. Ja, genau. Das geht ja. Ja, das würde mich interessieren. Also da kannst du mir mal sagen. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Gefällt. Das Jungbuch, was du erzählt hast, das muss ich nicht umgehen. Nee, das ist klar. Ja, was ich sehr traurig und sehr schade fand, was du mir geschickt hast an diesen Link, dass der Jakob Arjuni an Krebs verstorben ist. Ich wusste nicht, dass er krank war, aber... Nee, das haben wir auch nicht bekannt. Also das finde ich ist sehr traurig, weil das ist so ein Autor, der mich so das ganze Leben eigentlich schon begleitet. Wo ich das erste Buch, ich hatte gleich das erste Buch, was er geschrieben hatte, gelesen, das Happy Birthday Türke. Mhm. Ich glaube, das war späte 80er oder so. Ja. Und ich glaube von dem, ich habe auch wirklich jedes Buch, glaube ich, von ihm gelesen. Mhm. Und speziell die ersten drei Bücher, die werde ich mir vielleicht auch nochmal für ein Kindle besorgen. Und ich glaube, die sind jetzt nämlich erschienen. Ja, die gibt's jetzt alle. Lange Zeit gab es sie gar nicht für ein Kindle. Mittlerweile bringt ja Diogenes auch Kindle-Bücher raus. Die haben sich da, glaube ich, lange Zeit ein bisschen schwer mitgetan. Und jetzt geht das um die ersten drei Bücher von den Jakob Arjuni. Das erste heißt Happy Birthday Türke, das zweite Meerbier und das dritte Ein Mann, ein Mord. Die sollte man auf alle Fälle lesen. Also speziell dieses Ein Mann, ein Mord, das war, glaube ich, das seltsamerweise das erste, was ich gelesen habe. Die anderen beiden habe ich, glaube ich, dann nachgelesen. Das habe ich damals dreimal, glaube ich, gelesen. Mhm. Da hatte ich auch dann ein Plakat von dem Autor bei mir im Zimmer mit. Okay. Das war auch das erste von dem, was damals im literarischen Quartett besprochen worden ist. Also Und danach, eine Zeit lang habe ich vieles nicht mehr gelesen und dann, also dieses Magic Hoffmann habe ich noch gelesen, auch ein ganz tolles Buch, wo es kein Krimi ist, das andere sind ja Krimis. Und dann habe ich eine Zeit nichts mehr gelesen und dann habe ich so langsam wieder angefangen und ich glaube, jedenfalls in den Artikeln im Spiegel, also die Bücher, die da aufgeführt worden sind, die kannte ich wirklich alle, die habe ich, glaube ich, alle gelesen. Und du hast ja eben mittlerweile auch schon... 3, glaube ich. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, dich hat der Autor dein ganzes bisheriges Leben begleitet und du hast mich jetzt zuletzt an ihn herangeführt. Mhm. An der Stelle wollte ich noch eben sagen, im März, glaube ich, dieses Jahres kommt auch noch dann wohl das letzte Buch von ihm raus. Ach, das wusste ich gar nicht. Das ist auch, glaube ich, kein von den Kommissarbüchern, von den Ermittlerbüchern. Einmal Kajan Kaya ist der Kommissar. Genau, ich glaube. Da hat er nur alle paar Jahre dann eins geschrieben. Also am Anfang, die ersten drei, das waren in kurzer Zeit 3 Kajan Kaya Krimis. Ja. Und dann hat er quasi mit dem Magic Hoffmann, hat er dann zum ersten Mal nicht Krimi veröffentlicht. Dann dauerte das auch ganz, ganz lange. Ich glaube, der vierte war dann Kismet. Das war, glaube ich, dann 5 Jahre später. Das mit dem Magic Hoffmann hat er so ein bisschen den Sprung in die echte Literatur geschafft, weil da gab es damals dann auch den Vorabdruck in der Frankfurter Allgemeine von dem Roman. Und die haben natürlich als hohe Kulturzeitschrift nie irgendwie Krimis veröffentlicht. Und da wusste man, okay, jetzt geht er auch rüber in die, sag ich mal, in Anführungsstrichen normale Literatur. Mhm. Ja, ich gucke gerade mal ganz kurz bei Amazon, was das denn jetzt genau noch war, was da noch erscheint. das in die Krimi-Richtung geht oder ob es dann auch mehr Literatur ist. Muss ich mal gerade mal kurz umstellen hier. Klappt gerade super hier. Man muss Stille auch mal aushalten. Ja, natürlich. Ich kann das hier gerade irgendwie auf dem iPad nicht umstellen, dass er mir anzeigt, was da noch erscheint. Das ist gerade ein bisschen blöd. Das musst du mal nachliefern. Ja, ich mach das gerade noch ganz kurz. Fängt jetzt gerade mit dem ersten Spiel Wolfsburg-Stuttgart an hier. Ja. Ich müsste noch mal zwei Musiksachen dich fragen. Ja, okay. Ich kann dir auch ganz kurz, jetzt kann ich dir noch ganz kurz sagen, was da noch erscheint. Der Heilige Eddie heißt das Buch und es ist kein Kommissarbuch. Das gibt es aber schon, das Buch. Ach so, dann kommt es. Dann kommt es nur. Gut. Das ist gut, das Buch. Okay. Das habe ich nämlich auch gelesen. Das hat aber einen kriminalistischen Hauch, weil da irgendwie so ein Gangster mit eine Rolle spielt. Mhm. Das ist schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe. Das ist aber dann nichts Neues geschriebenes. Okay. Ja. Zur Musik wollte ich dich noch fragen. Demnächst kommt ja die neue Tokotronic-Platte. Da gab es im Spiegel neulich einen Artikel mit dem ersten Video aus dem Album, zur ersten Single. Hast du das mal gesehen oder gehört, die erste Single? Nee, ich höre mir ehrlich gesagt vor allem destruktiv und auf gar keinen Fall irgendwelche Songs schon vorher an, weil die dann, wenn ich das Album höre, schon eher im Ohr sind und ich dann immer wieder auf diesen Tracks hängen bleibe. Also, mich hat das Video interessiert, weil ich weiß ja, dass der Dirk von Lotzow, genau wie ich auch, ein großer Buffy-Fan ist. Ja. Und in dem Spiegel-Artikel stand dann halt, das erste Video wäre halt so ein Buffy-Video. Also mich hat eigentlich mehr das Video als die Musik interessiert. Ja. Aber ich muss sagen, Video fand ich super, aber das Lied hat mich nicht vom Hocker gerissen. Ja, ich lasse mich da überraschen, wenn das Album raus ist. Es ist ehrlich gesagt noch ein Album, was mich noch mehr, worüber ich mich noch mehr freuen werde, wenn es dann raus ist. Ich glaube auch am gleichen Tag wie das Tokotronic Album, und zwar das neue Biffy Clyro Album. Da gucke ich mehr drauf momentan. Mhm. Ansonsten, ich habe ja zuletzt Villagers Wayland sehr stark gehört. Das fand ich hervorragend, das Album. Und finde es auch noch hervorragend. Das hab ich mir auch als 7Digital 5€ Download geholt. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und dann habe ich jetzt heute Morgen noch, da ja jetzt auch wieder neue Alben rausgekommen sind, I Am Claude, Let Them All In heißt, glaube ich, das Album, angehört einmal. Und hat mir bei dem einen Mal nebenbei beim Lesen schon sehr gut gefallen. Das werde ich auch auf jeden Fall noch einige Male hören. Ich habe ja Spotify, da ist das ja alles möglich. Die Band spricht sich aber I Am Claude aus. I Am Claude, okay. Das spricht sich als O. Okay. Ja. Aber da habe ich auch zwei Stücke von gehört. Das wurde im letzten Sunday-Service, wurden da zwei Stücke gespielt. Und die haben mir auch ganz gut gefallen. Ja, das ist... Wie gesagt, Tokotronic hat mir jetzt das erste Stück nicht so gefallen, aber weiß ich noch nicht. Da werde ich das Album mal vorhören, ob ich mir das ehrlich kaufe. Ja, ich hab heute auf Facebook gelesen, dass man das Album... Aber soll ich da sagen, es gibt ja auch noch ein anderes Doppelalbum, was am 1. Februar erscheint, wo beim Sunday-Service auch ein Stück gespielt wird. Ja, warte noch kurz. Da habe ich ja sehr wohl erwartet. Seitens Tokotronic nochmal, man kann das Album, das hatte ich heute noch auf Facebook gelesen, wenn du auf die Tokotronic-Website gehst, kann man das Album jetzt schon komplett pre-listen, wie es ja so schön heißt. Also, falls du dich da schon entscheiden möchtest, geh einfach auf tokotronic.de, da kannst du es dir im Stream schon mal anhören. Ja, das heute Abend nicht mehr, aber vielleicht das ist richtig, aber das ist ja auch noch morgen. Muss ich noch überlegen, aber am 1. Februar habe ich den Eindruck, da werde ich mir wohl eine Platte kaufen. Was kommt da denn Schönes raus? Und zwar habe ich da auch ein Stück, wie gesagt, schon vorgehört und das eine Stück macht den Eindruck, als wenn das wieder eine der besten Sachen, aber von dem ist eigentlich immer alles gut. Es gibt ein neues Doppelalbum von Eagles. Stimmt, das hatte ich auch. Der hat ja jetzt auch lange Zeit sich warten lassen. Der hat ja eine Zeit lang wirklich Jahr für Jahr ein Album rausgebracht und jetzt hat es 2-3 Jahre gedauert. Dafür kommt gleich ein Doppelalbum. Ja, und das Biffy Clyro Album, wo wir gerade bei Doppelalben sind, das Biffy Clyro Album ist nämlich auch wahrhaftig ein Doppelalbum. Da kommt nämlich einiges jetzt so Längeres raus. Das ist ja interessant. Mhm. Das ist ja wirklich. Ja, so, dann müssen wir so langsam auch zum Ende kommen, weil jetzt hier schon Wolfsburg-Stuttgart eine ganze Weile läuft. Ja, dann machen wir das. Ich habe jetzt auch so langsam Hunger und muss mal wieder auf Toilette. Ja, das ist auch gut. 1-0. Ja, schon sagst du Diego. 1-0 für Wolfsburg. Ja, so, das war Dropkick Drama 187 vom 19. Januar, wenn ich mich nicht ganz täusche. Der Abend nimmt seinen Lauf und wir widmen uns jetzt auch wieder anderen Dingen. Ja, schön, dass du auch mal wieder dabei warst. Und dann sind die letzten Worte wieder mal für dich.